Dich warum, Herr, wer kann das ergründen? Sein Vaterhaus verlassen auf unbekannten Straßen und unter fremden Sternen die Heimat finden. Herr, ich frage dich warum, Herr, wer soll das begreifen? Sein Ackerland vergessen, ein anderes Land durchmessen, damit auf diesem Boden die Früchte reifen. Herr, ich frage dich warum. Antwort finden, auf alles bange Fragen, hilf ja zu sagen. Herr, ich frage dich warum, Herr, du wirst es vollbringen. Dein Volk wird ungebrochen, im Land, das du versprochen, trotz Leiden und Gefahren von Frieden singen. Herr, wann weiß ich denn warum?